Gibt es überhaupt irgendwas, was hier konkret schon zu erwarten ist, was dann am 12., 13. bei diesem G20, also Juni, bei diesem G20-Afrika-Konferenz da in Berlin besprochen wird? Na, zu erwarten sein wird natürlich eine wohlklingende Abschlusserklärung. Zu erwarten ist bestimmt kein Schuldenerlass mal wieder. Zu erwarten ist auch nicht, dass man jetzt die Freihandelsabkommen, die die EU da mühsam erzwungen hat, mit einzelnen afrikanischen Staaten annulliert oder so. Was sich da konkret an Initiativen raus entwickelt, ist für mich tatsächlich nicht absehbar, ist glaube ich auch noch nicht absehbar. Um jetzt nochmal auf dieses Beispiel der Global Peacekeeping Operation Initiative von 2004 zurückzukommen, das war so ein Halbsatz in dem damaligen Abschlussdokument, unter dem man auch gar nicht genau verstehen konnte, was damit gemeint ist. Und dann hat auch die IMI, Informationsstelle Militarisierung, erst Jahre im Nachhinein festgestellt, dass da also ein millionenschweres Programm aufgelegt wurde, in dessen Rahmen 100.000 Soldaten ausgebildet wurden. Also wie das dann oft auch bei diesen Gipfeln ist, ich will das jetzt gar nicht so als ominöse Hinterzimmerabmachung oder so bezeichnen, passiert es eben auf verschiedenen Ebenen und an der Oberfläche sind dann die wohlklingenden Erklärungen und was letzten Endes drunter passiert, sind dann halt Einigungen, was so gemeinsame Interessen angeht. Das wird natürlich Aufrüstung und Vergrenzung bedeuten, aber ich glaube vor allem ist das ein Signal, auch ein sehr verständliches Signal an die Groß- und Regionalmächte sozusagen, dass jetzt dieser Wettlauf um Afrika nochmal intensiviert wird. Du hattest erwähnt, dass es einerseits diese EPAs gibt, also diese Inwel halt, Economic ne? Partnership Agreements, ja. Ja, und da sind ja zum Beispiel Kenia und sonstige Staaten dazu genötigt worden, sich im europäischen Markt zu öffnen. Ja, die Also sind knallhart erpresst worden. Da wurden dann kurzfristig Zölle erhoben und dann ist da einfach die Ware vergammelt bei denen. In anderen Staaten, gerade in Westafrika, kam da auch der eine oder andere Militärputsch, muss man ganz offen so sagen, auch ganz ungelegen für die Europäische Union, damit diese Abkommen letzten Endes unterzeichnet wurden. Und ganz grundsätzlich muss man natürlich feststellen, dass es da um Abkommen auf völlig ungleicher Ebene geht. Also auf der einen Seite steht die Europäische Union als Staatenverbund, ne, der, was weiß ich, ein Viertel des globalen Handels, der Wirtschaftsproduktion etc. bestimmt. Und auf der anderen Seite stehen dann die einzelnen afrikanischen Staaten. Und da werden dann eben auch konkrete Zölle, Exportbedingungen etc., die dann auf europäischer Seite gleich für den ganzen europäischen Markt gelten, als Druckmittel eingesetzt. Das ist wirklich knallharte Erpressung, die da läuft. Und eine völlig ungleiche Verhandlungsposition. Eine ungleiche Verhandlungsposition hätte man schon, wenn man einzelne wirtschaftsstarke Staaten wie Deutschland mit einzelnen afrikanischen Staaten verhandeln lässt. Aber wenn man da auf der einen Seite die EU und auf der anderen Seite Einzelstaaten hat, ist da natürlich von Verhandlungen auf Augenhöhe und irgendwie fairen Bedingungen, also mal vorausgesetzt, Regierungen wollten jemals faire Bedingungen aushandeln, kann da natürlich keine Rede sein. dann gab es des Weiteren neben diesen EPAs diese Versuche, die Grenzen in Afrika stärker zu militarisieren, ne, durch Grenzschutzausbildung etc. Und eben halt jetzt diese Versuche, wieder externe Lager einzurichten in Niger und sonst wo, wo Flüchtlinge festgehalten werden sollen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann so eine Tendenz, die dann bei dieser G20-Afrika-Konferenz nochmal verstärkt wird. Eben, ich denke, das ist es letzten Endes, worauf sich da dann alle einigen können. Also sozusagen die Einsperrung der eigenen Bevölkerung, die Vergrenzung und nicht zuletzt damit zusammenhängend eben auch Rüstungs- und Hightech-Exporte, das ist ja sozusagen ein gemeinsames Interesse der Groß- und Regionalmächte. Auch da gehen Deutschland und die Europäische Union ja schon sichtbar voran. Jetzt haben sie ja quasi erklärtermaßen gesagt, dass die Entwicklungszusammenarbeit, von der die Regierungen vor Ort ja teilweise auch abhängig sind und abhängig gemacht wurden, halt an die Kooperation beim Grenzschutz und vor allem auch bei Abschiebungen, Rücknahmen gebunden ist. Da muss man auch sehen, dass wir eigentlich gerade, da können wir vielleicht den Bogen zum Anfang nochmal schließen, zur Berliner Afrika-Kongo-Konferenz von 1885, die ja dann gern so im Ruf steht, dass dort die Grenzen Afrikas gezogen worden seien. Nun ist es so, dass da zwar Staaten existiert haben nach der Dekolonialisierung, aber dass die Grenzen im Sinne von europäischen Grenzen und Staatlichkeit eigentlich lange inexistent waren. Also die ganzen Grenzen, die wir da in der Sahara-Sahel-Region haben, die sind nicht markiert, die werden nicht in dem Sinne gesichert. Was Ähnliches haben wir in Zentralafrika. Und da haben wir jetzt mittlerweile seit 15 Jahren Bemühungen, im Grunde erstmals in der Geschichte überhaupt so Grenzen wie zwischen Mali, Mauretanien, Algerien und Niger materiell und manifest werden zu lassen. Also die existierten im Grunde bislang als Fiktion. Und das, denke ich, was jetzt vor allem für die nächsten 10 Jahre nochmal ansteht, dass dann ein unglaublicher Technologieexport und eine unglaubliche Aufrüstung stattfinden wird, um Grenzen, die einst von Europa oder von den Metropolen festgelegt wurden, aber über 140 Jahren nur fiktiv existiert haben, um die jetzt sozusagen tatsächlich durchzusetzen und zu realisieren. Also bitter gesagt wäre es jetzt so, dass so dieses koloniale Grenzregime endgültig in Afrika durchgesetzt wird und dass das eine Folge sein kann mit von dieser Afrika-Konferenz im Juni in Berlin. Ja, wobei jetzt bei diesem Grenzregime diese Afrika-Konferenz, glaube ich, eher eine Etappe ist. Da haben halt auch vor allem die europäischen Staaten ein Interesse dran. Das wird ja schon seit Jahren durchgesetzt und jetzt mit den Valletta- und Khartoum-Prozessen schon durch verschiedene Programme sozusagen seit Jahren intensiviert. Da ist auch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Rahmen der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit ganz viel dabei mit so einem Border Program Afrika und Polizeiprogramm Afrika, machen die schon ganz viel. Das wird sicherlich beim G20-Gipfel auch eine Rolle spielen, das wird eine Etappe sein, aber ich denke, dass diesem kontinuierlichen Prozess gegenüber der G20-Gipfel vor allem eine Rolle hinsichtlich einer neuen Qualität ökonomischer Zugriffs- und Ausbeutung spielen wird. Weil da ja eben auch Staaten beteiligt sind, die, sagen wir mal so, auch starke Interessen in Afrika haben, was jetzt Rohstoffversorgung, aber auch Landwirtschaft angeht, Phosphatgewinnung. Da wären jetzt zum Beispiel Indien, Pakistan eigentlich zu nennen, andere Schwellenländer, auch in Lateinamerika, denen jetzt aber so ein bisschen das Grenzregime dann auch egal ist, ne? Die aber sagen, okay, wir tun da jetzt unsere verarbeitende Industrie auch hin exportieren und zwar in Konkurrenz mit dem, was in Europa kommt. Also kurz gesagt ist, glaube ich, diese Vergrenzung nach wie vor allem ein europäisches Interesse, wird dann natürlich auch eine Rolle spielen und vorangetrieben werden. Aber ich glaube, dass da in erster Linie so ein neuer ökonomischer Wettlauf in Gang gesetzt werden wird. Zu dem, was wir jetzt tun, könnten wir eigentlich sagen, bei irgendeiner Form von Großdemo oder sonst was da in Berlin am 12. 13. Juni, dass wir dieses Projekt insgesamt ablehnend im, ja was weiß ich nicht, ein gleichberechtigtes, freies Zusammenleben leben wollen oder sowas in der Art, ne? Also auf jeden Fall finde ich es ganz wichtig, die Regierung in ihrer Selbstdarstellung als Wohltäter Afrikas auch gar nicht davon zu kommen lassen. Also da auch Zeichen zu setzen dagegen. Im Grunde ist es, glaube ich, den meisten Leuten klar, wie das Nord-Süd-Verhältnis gerade zwischen Europa und Afrika gestaltet ist. Ich bin aber doch immer wieder überrascht, wie solche Gipfelerklärungen, wenn dann noch ein Bono dazwischen rumhirscht, dann doch so angenommen werden, von wegen, da herrscht jetzt ein anderes Denken bei den Regierungen und die wollten jetzt irgendwie Afrika Gutes tun oder den Menschen dort. Also das muss man sozusagen in Frage stellen. Da reichen auch im Grunde kleine Zeichen, um sozusagen dem zu widersprechen, was da an der Oberfläche kommuniziert wird. Ich weiß auch, dass Demonstrationen da in Vorbereitung sind, die sich ganz grundsätzlich für Bewegungsfreiheit engagieren. Das ist natürlich richtig, wenn die Rohstoffe dort extrahiert werden und damit letzten Endes die Reichtümer vom afrikanischen Kontinent, dann ist das natürlich eine Verarmung und Enteignung und es ist dann auch das Recht der Menschen, sozusagen ihren eigenen Reichtümern nachzureisen, auf jeden Fall, sonst ist es eine Verarmung. Ich glaube aber, man sollte sich auch nicht nur auf diese Bewegungsfreiheitsaspekte konzentrieren, weil letzten Endes folgt man damit auch einem Trend sozusagen Ausbeutung, Zerstörung, Verarmung, vor allem über die Migrationsthematik mit der eigenen Existenz oder mit dem eigenen politischen System zu verbinden. Das ist ja, auch wenn die Leute nicht von da fliehen oder gerade die, die auch nicht fliehen oder migrieren können, ist es eine Sauerei, was die Metropolen im globalen Süden und vor allem in Afrika anrichten. Und die Lösung kann nicht sein, dass man da sozusagen dazu schweigt und sagt, ja, dafür sollen sich nicht nur Güter, sondern auch Menschen bewegen können, sondern es muss im Grunde auch diese kapitalistische Ausbeutung und Vernichtung und der koloniale Zugriff auf jetzt in dem Fall Afrika thematisiert werden und als solcher angegriffen werden.